Pferd eingebogen. Alle Vögel von den Bäumen sehnen sich zu fliegen. Dreiken Mislach, dreiken Meidev und der Resch Kindorum und dem Bäum gelost allein Hefker vor dem Sturm. Sag ich Mama, Mama Herr, sollst mir nur nicht stern, will ich Mama eins und zwei bald ein Feigl werden und ich will sitzen auf dem Bäum und will ihm verwiegen. Yum. Sagt die Mama, nicht der Kind, und sie weint mit Tränen. Oi west holi le offen Bäum, mir verfreuen werden. Sag ich Mama, sie sah schad, deine schöne Augen. Und eider was, und eider wer, Mama. Oi, bin ich mir a Feigl. Wenn die Mama jetzt a Kräu, nimm in Gottes Willen, nimm's auch mit a schöne Kohl, kenn's auch noch verkehren. Und die Kaloschen tu's auch an, sie geht a kalter Winter. Und ich kutsch mir nimm euch mit, weh ist mir und der Wind mir. Jam, tairiradum, hai tairiradum, hai tairiradum, ai adadidai. Jam, tairiradum, hai tairiradum, ai adadidai. Und das Winter Leibel nimm, heut tu es an der Scheute. Ob du willst nicht sein kein Gast zwischen alle Teute. Ich heb die Fliegel, es ist mir schwer, zu viel Sachen. Oi hat die Mama angetan, ihr Fegele den Schwachen. Alle Vögel von der